1. Joseph bugt sich über seinen Vater, weinte am innen Kast in Zartlich. 2. Anschließend weiß Joseph die Arste in seinem Diensten, seinen Vater einzubelsammeren, woraufhin dies Israel entsprechend preparierten. 3. Dieser Prozess dauert wirzig Tage, da dies die Ablichseit für die Einbulsamirung war, die Ägypter trauerten jedoch siebzig Tage lang am in. 4. Nachdem die Trauerzeit beendet war, wandte sich Joseph und die Hofbeamten des Pharao mit der Bitte, wenn ich in ihren Augen nicht find, so sprecht doch beim Pharao für mehr vor in dieser Angelegenheit. 5. Mein Vater hat mir einen Eid abgenommen und gesagt, ich werde bald sterben, in dem Grab, das ich mir in Canaan vorbereitet habe, dort sollst du mich besetzen. Die schall bitte ich darum. Hinch hen zu dürfen m meinen Vater zu bestatten und danach word ich zu rückkehren. 6. Der Pharao ließ Joseph daraufhin antworten, geh und bestat deinen Vater, y o s dich hat schworen lassen. 7. Joseph brach daraufhin auf, m seinen Vater zu bestatten, begleitet von allen Dienern des Pharao, seinen Höchsten Beamten und samtlichen Wordentragen Ägyptens. 8. Auch Joseph's gesamte Familie, sein Bruder und die Angehorigen seines Vaters, schlossen sich dem Zugen, lediglich ihr kleinen Kinder, Schaf und Rinder blieben in der Provinz Gosen Zürich. 9. Zusatzlich begleiteten sie Wagen und Reiter, so dass die Prozession äußerst beeindruckend und umfangreich war. 10. Als sie Gorenhart erreichten, das Jenseit des Jordans liegt, Hilton S.I.E. dort ein gross und sehr feierlich Totenklage A.B., Joseph Verenstaltet für seinen Vater ein siebentagige Trauerfeier. 11. Die Bewohner des Lands, die Kananiter, bemerkten die Trauerfeier in Gorenhartad und sagten, dies ist ein gross Trauerfeier der Ägypter. Daher wird der Ort Abel Misraim genannt, der ebenfalls Jenseits des Jordans liegt. 12. Sein Son handelten genauso, wie es ihnen aufgetragen hat. 13. Sie brachten in Nakanan und bestatteten ihn in der Hole auf dem Feld von Machpelah, jenem Grundstück, das Abraham von dem Hetheter Ephron als Übergrabnis gegenüber Mom erworben hat. 14. Nachdem Joseph seinen Vater bestattet hat, kehrte zusammen mit seinen Brüdern und allen, die in zur Besetzung begleitet hatten, nach Ägypten zurück. 15. Nach dem Tod ihres Vaters befürchteten Josephs Bruder, was, wenn Joseph uns nun feindlich begegnet und uns all das Bos heimsalt, das wir im Angetan haben. 16. Daraufhin sandten sie ein Botschaft an Joseph, in der sie im ausrichten ließen, den Vater hat vor seinem Tod folgend an Jordnet. 17. Sagt zu Joseph, bitte verge deinen Brüdern ihr Sunde und verge hen, das sie dir Boses Angetan haben. Vergib uns unseher should, den auch wir deinen dem Gott deines Vaters. Als sie dies zu ihm sprechen, weinte Joseph. 18. Anschließend kamen sein Bruder persönlich, warfen sich vor ihm nieder und sagten, sie, wir sind bereit, den Diener zu sein. 19. Joseph erwidet ihnen jedoch, fürchtet euch nicht. Bin ich denen Gott stell, im zu richten. 20. Hat tet zwar Boses gegen mihim shin, doch Gott hat es am guten gewendet, im das zu bewirken, was hüt geschieht, das leben weile menschen zu erhalten. 21. Hat also kein Angst. Ich word für euren und eure kinder unterhalt sorgen. So trustet a sie und sprach ihnen mut zu. 22. Joseph und die gesamte Familie seines Vaters blieben in Ägypten wohnen, und Joseph erreicht ein Alter von 110 Jahren. 23. Joseph erlebte noch die Enkel Ephraims, auch die Son Mashias, des Sohns Manasses, werden noch zu Josephs Lebzeiten geboren. 24. Joseph sagt zu seinen Brüdern, ich werde bald sterben, doch Gott wird sich ihr annehmen und euch aus diesem Land in das Land führen, das Abraham, Isaac und Jacob zugeschworen hat. 25. Joseph ließ die Son Israel schworen und sagt, wenn Gott sich ihr annimmt, must er mein Gebein von hier mitnehmen. 26. Joseph starb im Alter von 110 Jahren. Man balsamiert in einen legte in Ägypten in. Einen Sarg.